Father, I just pray that you would bless these words to our hearts. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this morning we have the Lord's Supper. Heute Morgen wollen wir auch das Abendmahl feiern. I'm going to move right along. Und so werde ich gleich weitermachen. I want to go to 2 Corinthians chapter 1. Ich möchte in den 2. Korintherbrief gehen. Remember, 2 Corinthians is your deepest book in the Bible. Und ihr erinnert euch, das 2. Korintherbrief ist wirklich eines der tiefgründigste Kapitel der Bibel. Epheser ist das höchste. There is so much meat in 2 Corinthians. Aber der 2. Korintherbrief ist so gehaltvoll. Last week we talked about 2 Corinthians 4. Letzte Woche waren wir im Kapitel 4 des 2. Korintherbriefs. And the week before. Also die letzten zwei Wochen eigentlich. How Paul said we are afflicted on every side. Und wie Paulus gesagt hat, wir werden von allen Seiten bedrängt. But we're okay. Aber uns geht's gut. We're persecuted. Wir sind verfolgt. But we're okay. Aber wir sind okay. We're knocked down, but wir werden niedergeschlagen. We're okay. Aber es geht. Because God is in control. Weil Gott die Kontrolle hat. And God is delivering us over to situations. Und Gott bringt uns in Situationen hinein. So that the life of Christ can come through us. Damit das Leben Christi durch uns durchkommen he kann. He is surrendering us into situations. Und er übergibt uns in Situationen. Because we are his hands and feet. Weil wir seine Arme und seine Beine he sind. Wants to express his life into this world through vessels. Und möchte sein Leben in dieser Welt zum Ausdruck bringen durch Gefäße, durch and Träger. He wants to give each of us a story. Und möchte jedem von uns auch eine Geschichte mitgeben. A story of God with us. Eine persönliche Geschichte, Gott ist mit uns. Emmanuel, God Emmanuel, with us. Gott mit uns. That God is real, that he actually is with me. Und dass Gott real ist und dass wirklich bei mir and ist. And that he saved me from a situation that was beyond me. Und dass mich errettet hat aus einer Situation, die mich überstieg. All of us have been delivered to situations. Und jeden von uns ist es so gegangen, dass in Situationen that is just beyond us. Die einfach über uns hinausgingen. Every situation is so different. Und jede Situation sieht anders aus. We look at each other's lives and we think, wow, poor guy. Und wir sehen in das Leben eines anderen Menschen und denken uns Wahnsinn, armer Kerl. And then they look at your life and they say, oh, poor people. Und vielleicht schaut die andere Person in dein Leben und sagt, das sind wirklich arme Leute. Everybody has some kind of a thing going on, some crisis. Und jeder hat irgendeine Krise, die bewältigen muss. Crisis with the teenagers. Einer hat vielleicht eine Krise mit seinen Kindern. Somebody's sick. Jemand ist krank. Someone's got cancer. Ein anderer hat Krebs. Someone can't find a job. Andere ist arbeitslos. Someone's losing their house. Oder verliert gerade sein Heim. Everybody has something. Jeder hat irgendetwas. And if you don't have something, it's coming. Und wenn du im Augenblick nichts los hast, es kommt. It's just a matter of time. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jesus said, in this world you will have tribulation. Und Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Trübsal. You will have it. Verfolgung. We will all have it. Es wird so sein. Wir werden es alle erfahren. But 2 Corinthians 4:18. Aber 2. Korinther 4, we look not at the things that are seen. Wir schauen nicht auf das, was sichtbar but ist, at the things that are not seen. Sondern auf das Unsichtbare. The things that we see. Die Dinge, die man sehen kann, are situations. Sind Situationen. They're temporal. Und die sind zeitlich. But the things that are not seen. Die Dinge, die man aber nicht sehen kann, they are eternal. Sind ewig. And that which is not seen is what God is doing. Und das, was nicht gesehen werden kann, ist das, was Gott wirkt. That we have to trust him for. Dass wir ihm darauf vertrauen, and auf ihn vertrauen him müssen for. Und ihm glauben müssen. Now let's go to 2 Corinthians chapter 1. Und jetzt wollen wir ins Kapitel 1 gehen, 2. Korinther 1. And we'll start to read. Und dort zu lesen beginnen. 2 Corinthians chapter 1 verse 3. 2. Korinther 1 Vers 3. Now I'm using the New American Standard Bible. Und ich verwende die NASB. And the Elberfelder. Und die Elberfelder Übersetzung. They are the two most accurate Bibles that I know. Und das sind die zwei getreuesten Übersetzungen, die ich kenne. The Elberfelder is the most accurate Bible und I know. Und die Elberfelder ist meiner Meinung nach die genaueste. Every time I spend Übersetzung. Hours in the Greek studying it and coming up with wow. Und jedes Mal, wenn ich in den Grundtext gehe und mir im Griechischen diese Wow-Erlebnisse it's habe, all in the Elberfelder. Finde ich sowieso dann später think, in der Elberfelder. What did I do all this work for? Und ich denke mir, warum mache ich mir diese Mühe? I mean, exactly. Ja? Es ist wirklich genau so. And I put them next to each other so that you could really contrast them well. Und ich habe diese beiden Übersetzungen untereinander they're gestellt, damit so, ihr so close to each other. Sehen könnt, wie nahe sie beieinander liegen. And yet in little things the Elberfelder is more accurate. Und aber in den ganz kleinen Details gibt die Elberfelder den Gedanken noch besser wieder. Now watch. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. The Father of mercies and the God of all comfort. Der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. We're going to be looking at this word comfort. Und wir wollen uns dieses Wort Trost anschauen. Paraklesi. Paraklesi. Who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können. Who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, den wir selbst, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. See the words in blue? Und seht ihr, was hier blau that little word, any affliction? Dieses Wort jegliche oder allerlei. It's more accurately all afflictions. Aber es genau heißt eben alle Bedrängnis. Look at the Elberfelder, it's right there. Und in all die Elberfelder, die deutsche Version, gibt es auch so. We've already seen this word comfort 5 times. Das Wort Trost haben wir bereits 5-mal gefunden. It's 2 words. It's a paraklesia and parakaleo. Parakaleo, das Verb, und paraklesia, the noun and the verb. Das Hauptwort. Ja. This is so powerful. Und das ist so mächtig. That God wants us to comfort others with the comfort that he has comforted us with. Also dass Gott uns tröst, also andere trösten will mit dem gleichen Trost, den er uns and gegeben he hat. Is the God of all comfort. Und er ist der Gott allen Trostes, meaning, heißt es. For every and all situations. Das heißt für jegliche Situation. Every situation represented in this room and this country. Für alles, jede Situation, für alles, was passiert in diesem Raum, in diesem Land. Next verse. Der nächste Vers. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen. Now the word abundance is the word superabundance. Und das Wort ist eigentlich so super überreich. The Elberfelder again has it accurate. Und die Elberfelder gibt das auch ganz überreich, gut wieder. Superabundance, ja. Overabundance. Mehr als reich. It's we have the sufferings of Christ in superabundance. Also wir haben die Leiden des Christus mehr als vollkommen. What are the sufferings of Christ? Was sind diese oder was waren diese Leiden in Hebrews des Christus 12, überhaupt? Hebräer Kapitel 12. It says to us, don't be weary. Werdet nicht müde. Consider all that Jesus endured. Seht auf das, auf all das, was Jesus ertragen hat. Against him by sinners. Gegen ihn von den Sündern. And if we just look at the world and all we have to endure. Und wenn wir uns die Welt anschauen und all die Dinge, die wir erdulden müssen. Through the selfishness in our own hearts. Oft durch den Egoismus in unseren eigenen Herzen. Through the selfishness in everyone else's heart. Und durch den Egoismus, den jeder andere hat. And through a demonic host that is promoting selfishness and independence from God. Und durch dämonische Kräfte, die eigentlich diesen Egoismus fördern und eine Losgelöstheit von Gott propagieren. Pride and selfishness. Also Stolz und Egoismus. Put Jesus Christ on the cross. Haben Jesus Christus ans Kreuz gebracht. They were jealous of him. Sie waren eifersüchtig they auf hated ihn. Him for no reason. Sie haben ihn gehasst ohne Grund. He was truth. Er war die Wahrheit. He did nothing but good. Er hat nichts getan außer Gutes. They had no charges that were accurate against him. Es waren keine Anklagen da, die wirklich Gehalt gehabt hätten. Even Pilate said, this man is innocent. Und selbst der Pilatus hat gesagt, dieser Mann ist unschuldig. And yet they crucified him. Und trotzdem haben sie ihn gekreuzigt. And yet we crucified him. Und trotzdem haben wir ihn gekreuzigt. Because our hearts are so selfish. Weil unser Herz so egoistisch ist. And the only solution is. Und die einzige Lösung dazu ist, dass man das Kreuz umarmt und annimmt und den Heiligen Geist und dass man zu Gott ruft and cry out to God for grace. Und um Gnade. Just as the sufferings of Christ are ours in superabundance. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so also our comfort is super abundant through Christ. So ist auch durch den Christus unser Trost überreich. But let's ask ourselves honestly, aber lasst uns ganz ernsthaft uns selbst die Frage stellen. Was this week characterized in your life by super abundant comfort? Wurde diese Woche wirklich dadurch ausgezeichnet, dass du überreich Trost empfangen hast? Were you sitting at home and just saying, I'm so super abundantly comforted? Warst du zu Hause und hast gedacht, ich bin wirklich so überreich getröstet jetzt? Driving in your car saying, I'm just super abundantly in comfort. Im Auto sitzen und dir gedacht hast, ich bin wirklich überreich irgendwie getröstet. You were laying in the hospital this week. Du bist im Krankenhaus gewesen diese Woche. Du warst vielleicht you lost krank. Your job. Hast deinen Job verloren. You were just saying, hey, I am so overwhelmed with super abundant comfort. Und hast du gedacht, ich bin wirklich überwältigt, ich bin so überreich getröstet von Gott. But if we are afflicted, sei es aber, dass wir bedrängt werden. Now this goes back to the principle in chapter 4. Oder wenn wir bedrängt werden, und das geht zurück zu dem Prinzip, das dann in Kapitel 4 all kommt. All things that happen to us are for you. Alle Dinge, die uns geschehen, sind für euch. It's like when I went to Russia, I said last time. So wie ich letztes Mal erwähnt habe, als ich nach Russland they ging. They said to me, Pastor Robbie, how do you know all this? Und sie haben mich gefragt, Pastor Robbie, woher weißt du das alles? Because I just went through a year of hell. Weil ich gesagt habe, weil ich gerade durch ein Jahr der Hölle gegangen bin. Well, we hope you go through another year of hell. Und sie dann sagen, nein, wir hoffen, dass du noch ein so ein schlimmes Jahr hast. Thank you. Ich sage, danke. Thank you. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. Aber sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Watch. Or if we are comforted, it is for your comfort. Sei es aber, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Which is effective? Watch. Der wirksam wird. This comfort is effective. Dieser Trost wird nur dann wirksam. In the patient enduring. Im geduldigen Ertragen. This comfort doesn't remove the situation. Also dieser Trost entfernt die Situation but nicht. It is effective in your situation. Sondern sie wird wirksam in der Situation. Which is effective in the patient enduring of the same suffering which we also suffer. Also der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. So this comfort is a real thing that works. Also ist dieser Trost eine reale Sache, die wirklich funktioniert. As we endure, patiently endure through the situation. Während wir geduldig aushalten oder ausharren in der Situation. And our hope for you is firmly grounded. Und unsere Hoffnung für euch steht fest. Knowing that. Da wir wissen, dass. As you are sharers of our sufferings, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so also you are sharers of our comfort. So auch des Trostes. Now that word, you can close this down. Now that word is so important. This word, parakaleo. Und dieses Wort parakaleo ist so wichtig in dem Zusammenhang. I have looked up that word in every dictionary I have at home. Und ich habe dieses Wort nachgeschlagen in jedem Wörterbuch, das ich zu Hause habe. Encyclopedias. In Old Testament encyclopedias. Also auf das Alte Testament bezogen. Because that word appears in the Greek Septuagint. Weil dieses Wort kommt in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments like in der Septuaginta vor. Isaiah chapter 40, where the Lord says, Isaiah says, "Comfort ye my people." Also wo Jesaja sagt, also im Kapitel 40, tröstet euch mein Volk. In the Greek translation of the Old Testament. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Which occurred like in the 3rd or 4th century BC. Das so circa im 3. oder 4. Jahrhundert vor Christus übersetzt wurde. Some history buff to tell me the exact date. It was a translation. It was like this incredible thing that the Greeks did. Und das war diese Übersetzung, also diese unglaubliche Übersetzung, die die they Griechen geleistet haben. Bible and translated it into Greek. Sie haben das hebräische Alte Testament genommen und auf Griechisch übersetzt. For their incredible library in Alexandria. Für diese großartige Bibliothek, die es damals in Alexandria and gegeben that hat. Word, they'd used the word parakaleo. Und dieses Wort, das sie verwendet haben, war das Wort parakaleo. Now, if you study dictionaries, you'd just be like, what does this word actually mean? How does it work in my life? Und man nimmt sich eben verschiedene Lexikas her und studiert dieses Wort. Wie wirkt es jetzt in meinem Leben? And was bedeutet it. Das? I understand it. Und ich verstehe es jetzt. I've studied it so many times and it's like so elusive. It's like, und ich habe das schon so oft nachgeschlagen, aber es ist irgendwie so, man kann es nicht wirklich greifen. But I know what it means. Aber ich weiß, was es heißt. I'll tell you what it means. Und zwar folgendes. It is comfort. Es bedeutet Trost. It is a real comfort. Es ist ein echter Trost, it means ein Trösten. It puts me at ease. Das heißt, es versetzt mich in einen Zustand des Entspanntseins. The Hebrew word that is translated, das hebräische Wort, das von dem es also actually übersetzt wurde, is actually used to describe a horse when a horse is breathing really hard. Kommt eigentlich vom Stamm her aus der Situation, dass ein Pferd außer Atem ist, like und Cody, schwer atmet. You know, after Cody runs, he's like. Also wenn ein Tier, wenn er nach, well, that's comfort. That's the Hebrew word for comfort. Schnappt, und das ist das hebräische Wort, das man verwendet hat, um Trost auszudrücken. Putting themselves at rest. Wenn man sich selbst wieder in einen Zustand der Ruhe versetzt, it's real runterkommt. Comfort. Das ist ein echter Trost. But the trick is this, aber der Trick an der Sache ist, or the key, oder der Schlüssel it's dazu, not the kind of comfort that we understand. Es ist nicht die Art von Trost, so wie wir das landläufig verstehen. In our Western culture, it's a different kind of in der westlichen Kultur ist, man hat es damals anders verstanden. The comfort that we understand, ja, den Trost, so wie wir ihn and verstehen, this is what the scholars say, und das sagen eben, it's not based on sentiment. Theologen, es ist nicht auf einem Gefühl beruhend, it's based on confidence, sondern es beruht auf Sicherheit. This makes all the difference in the text. Und das macht den großen Unterschied in all Text. The difference in our life. Und auch den großen Unterschied im Leben. We don't comfort people, ja, wir trösten nicht Menschen with sentiment. Mit Gefühl, but that's mit Gefühlsregungen. What we always do. Aber das ist genau das, was wir immer tun. Unless we're careful. Es sei denn, wir haben eben besonders Acht darauf. How are you doing? Wie geht's dir heute? I'm not doing well. Mir geht's nicht so Why? Gut. Warum well, nicht? They don't understand me. Naja, man versteht mich nicht. Oh, I'm sorry. Oh, das tut mir I leid. Know how you feel. Ich weiß, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Feel. Ich weiß, wie du dich fühlst. I feel like that also at times. Ich fühle mich auch oft so. How are you? Oder, no one loves dir? Me. Really? Niemand liebt mich, nicht God wirklich. Doesn't love me. Gott liebt mich I was nicht in wirklich. Church today and no one shook my hand. Ich war heute in der Gemeinde und keiner hat mir die Hand gegeben. Feel so unloved. Ich fühle mich so ungeliebt. I'm so sorry. I feel like that too often. Tut mir so leid für dich. So ich fühle auch so oft wie Let du. Me comfort you. Lass mich dich trösten. We both feel like that at times. Wir beide fühlen uns manchmal so von Do Zeit you feel zu Zeit. Better that both of us feel like that? Geht's dir jetzt besser, dass wir uns beide manchmal There's so fühlen? Two of us. There's not just you. Es gibt zumindest zwei, die so fühlen, nicht nur du allein. I am unloved and you are unloved. Ich werde nicht geliebt und du But wirst we're nicht together. Geliebt. Aber wir sind zusammen. We have comfort. Und das tröstet. Because I know how you feel. Weil ich weiß, wie how du dich fühlst. Feel. So let me feel with you. Also lass mich mit dir fühlen. That's like a Western comfort. Und das ist so die Art des Trostes, But den man im Westen the comfort versteht. That the Bible's talking about is different. Aber der Trost in der Bibel im hebräischen Denken ist anders. This word parakaleo means to call to one side. Und das Wort parakaleo heißt auf eine Seite rufen. It's confidence. Und das also Sicherheit. It's comfort that comes to confidence. Es ist eine ein Trost, der durch Sicherheit kommt. I remember doing when I was Zuversicht kommt, when I was young, I was I just got married. Ich erinnere mich, also kurz nachdem ich geheiratet and habe. And I was a young carpenter. Und ein junger Zimmermann war. And I had done one pretty big job on my own. Und ich hatte eine große Arbeit fertiggestellt, ganz But alleine. Normally I worked under a boss. Aber normalerweise hatte ich eben einen Chef. But I did this pretty big job in New York City by myself. Aber dieser große Auftrag, ich habe den alleine abgewickelt in New York City. And then I had the second job to renovate the Mary's uncle started a drugstore, an Apotheke. Und dann kam dieser zweite Auftrag, also der Onkel, Marys Onkel, wollte eine Apotheke so I was converting aufmachen. Like a laundromat und so war ich dabei, eben eine Wäscherei into an Apotheke. In eine Apotheke umzubauen. All by myself. Ganz alleine. Just 23 years old. Also ich war 23 damals. I gotta do everything. Also ich musste wirklich alles selbst tun. It's everything's going fine. Und alles lief gut. Except when the cabinets came in. Bis eben diese Kästen angeliefert the people wurden. Who built the cabinets did not did not see the door that went into the cellar that comes up. Und die Tischler, die das die Kästen fertiggestellt haben, haben vergessen, dass es da eine Tür gab, die in den Keller hinunterführte. So you grab the handle and you pull the stairs up. Und das war so eine Falttür oder Falltür, ja, wo man anzog und dann klappte die Stufe heraus. It doesn't work. Und das ging sich nicht aus. Oh my gosh! Und da habe ich mir gedacht, wow, was? Was anybody thinking? Hat sich irgendjemand was dabei gedacht bei dem Ganzen? Was mache ich jetzt? I don't know what to do. Also ich weiß auch nicht, wie man das jetzt löst. I got my hand on my head and I'm just thinking, so what am I gonna mich am Hinterkopf do? Zu kratzen. Was mache ich jetzt? I'm like really in trouble here. Also bin ich wirklich in Schwierigkeiten? At that moment, at that exact moment. Und wirklich in diesem Augenblick. And I am working near New York City. Und das war in der Nähe von New York. Pretty far from home. My father also walks through the door. Weit weg von zu Hause kommt mein Vater durch die Tür. This master craftsman. Und also der war wirklich ein Meister seines Handwerks. Und ich hatte Tränen in den Augen. Oh my gosh, Dad's here. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, Dad is here. Right, man, Dad's here. Dad is here. My father could figure this out. Und mein Vater kann das sicher irgendwie. And there was such comfort. Und da war so ein Trost auf einmal da. Because there was such confidence. Weil so eine Zuversicht da war. Dad is by my side. Ja, mein Dad ist jetzt da, ist an meiner Seite. He came in and said, "What are you? How's it going?" Und hat gesagt, wie geht's? I said, "What are you doing here?" Sagt, was machst du hier? He said, "I'm just coming out of New York City myself. I thought I'd stop by." Ich komme gerade aus der Stadt und habe mir gedacht, ich bleib kurz stehen. I said, "Well, I am like in big trouble here. I don't know what to do." Ich stecke in echten Schwierigkeiten, denn schau her, ich weiß nicht, was ich machen soll. He's just looking at the situation for 5 minutes, walking around. Und hat sich das angesehen, so circa 5 Minuten. And I am totally confident that Dad's going to figure it out. Und ich war eben total zuversichtlich, dass mein Vater das reparieren könnte. This fantastic feeling. Und da war es natürlich dieses fantastische Gefühl. But Dad didn't come in and address my feelings. Aber mein Vater ist nicht reingekommen und hat jetzt meine Gefühle sozusagen angesprochen. He came in with confidence. Sondern er kam herein mit einer Zuversicht. With wisdom, with understanding. Und mit einer Weisheit und mit einem Verständnis für die Lage. Experience. Und mit 40 Jahren Erfahrung. In 5 minutes he had it figured out. Und in 5 Minuten wusste er, was zu tun war. And I was like, all right, cool. Ich habe mir gedacht, okay, super. This is the kind of confidence. Das ist die Art von the comfort that we give each other. Den Trost, den wir uns gegenseitig spenden. Is what God has done in our lives. Ist das, was Gott in unserem Leben getan hat. Give me some comfort. Tröste mich oder spende mir Trost. I'm in a situation. Give me some comfort. Ich bin in einer Situation und ich brauche jetzt Zuspruch. Well, okay, I know how you feel, but that's not going to give you comfort. Okay, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber das wird jetzt nicht helfen. What's going to give you comfort is I'm going to tell you what God did for me. Aber was dir helfen wird, dich trösten wird, ist, was, wenn ich dir erzähle, was Gott für mich getan hat. Romans chapter 15, verse 4, we find comfort in the Scripture. Römer Kapitel 15, Vers 4, wir finden Trost in der Schrift. That in the situations we find ourselves, dass wir nämlich in den Situationen, in denen wir stecken, there are opportunities Gelegenheiten to experience the fact that Christ wants to stand with us. Um zu erleben, dass Christus neben uns stehen möchte. He wants to be the fourth man in the furnace. Und er möchte dieser vierte Mann im Feuerofen He sein. Wants to be walking by our boat. Er will an unserem Boot vorbeispazieren. He wants to show up at just the right time. Er will genau zum richtigen Zeitpunkt auftauchen. And he wants that to be my story. Und er möchte, dass das meine For Geschichte wird. Eternity. Meine Geschichte bis in die Ewigkeit. So when I'm in a situation, damit, wenn ich in einer Situation and I think, why stecke, me? Why und mir denke, warum ich? I'm the only one in the church in such a hellhole. Ich bin der Einzige in der Gemeinde, der wirklich so in so einem Loch steckt. Why me? Warum ich? Why do I have such a nutcase, someone might say, such a nut for a father? Warum habe ich wirklich einen solchen Verrückten als Vater? Why me? Wieso ich? Because God delivered you over to it. Weil Gott dich in diese Situation hineingegeben hat, um dir eine Geschichte Why zu geben. Am I standing here today? Und warum stehe ich Because heute my hier? Whole life is just a deliverance unto death. Weil meine ganze Geschichte ein Hingeben ist in den Tod. Like my whole childhood. Meine ganze Kindheit. Just like, wow, why me? So war echt, wow, warum ich? Warum ist das mir passiert? It brought me to Christ. Aber diese Dinge haben mich zu Christus And all geführt. The challenges I had to face as a new believer. Und all die Herausforderungen, denen ich mich als neuer Gläubiger gegenüber sah. Warum ich? Because I need you. Weil, hat Gott gesagt, weil ich dich brauche. And because of all the experience of God stepping in. Und wegen diesen ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass Gott hereingetreten ist, geholfen hat. I can comfort people. Kann ich Leuten Trost because geben. Because I know that I know that I know. Denn ich weiß ganz sicher. That he is faithful. Dass Gott treu ist. Somebody was moving recently. Vor kurzem ist jemand umgesiedelt, they're here, gezogen. They're here this morning. I won't say who it is. Die Leute sind heute da, aber ich sage nicht, wer das ist. And they were saying, oh, well, you know, two more weeks, and oh my gosh, we can't find an apartment. Und es war so, war zwei Wochen, neue Wohnung, ich weiß nicht, wir müssen jetzt übersiedeln. Our furniture and the landlord's kicking us out. Die ganzen Möbel und wir müssen schon ausziehen. It was interesting to watch because we all experienced that, you know. Und es war interessant zu beobachten, weil wir das and alle I said, erfahren. I said, you know that God's going to be faithful. Und ich habe gesagt, du weißt aber, dass Gott treu sein wird. Du weißt das eh. I know, but it's only two more weeks. Ich weiß, aber es sind trotzdem nur zwei Wochen Zeit. God's going to be faithful. Also Gott wird he loves you guys. Treu sein. Er liebt he euch. Loves you. Er liebt euch. He's going to be faithful. Und er wird treu sein. Watch, it's going to be the best apartment you've ever had. Watch. Und schau zu, und es wird die tollste Wohnung werden, die ihr bis jetzt gehabt habt. Like two more weeks. Aber zwei Wochen nur noch. God's going to be faithful. He's going to come through. Aber Gott wird treu sein. Er wird durchbrechen. And I said that with such confidence. Und ich habe das mit einer solchen Zuversicht because gesagt. I've been through that situation hundreds of times. Weil ich das schon hunderte Male mitgemacht habe selber. God of the last minute, dass Gott so im letzten Moment etwas macht. Always likes to do things at the end. Er scheint es zu lieben, immer etwas ganz am Ende irgendwie in Ordnung zu bringen. Just at the end. So, ganz am Schluss geht's dann doch all gut. The time. Die ganze it's Zeit. It's just his pattern. It's his way. Es ist irgendwie sein Muster. Ja, he likes to press us. He likes to test us. Er mag es uns zu testen, you know, zu prüfen. Jesus doesn't come when Lazarus is sick. Jesus kam auch nicht, als Lazarus krank war. Lazarus is sick, he's dying. Lazarus ist krank, er stirbt. Okay, we'll wait. Okay, wir warten noch ein bisschen. He's probably gonna be dead. Wahrscheinlich wird er tot sein. Yeah, that's all right. Ja, Lord, we should schon, go. Herr, wir sollten jetzt we gehen. Should go. Wir sollten uns jetzt aufmachen. We'll wait. Ja, wir haben noch Lord, Zeit. We've been waiting a day. Herr, wir warten schon einen Tag jetzt. We'll wait another day. Ja, wir werden noch einen Tag warten. Lord, if you had been here, he would not have died. Und dann, Herr, wenn du gekommen wärst, wäre er nicht gestorben. Exactly. Genau. That's why I didn't come. Deswegen bin ich auch nicht gekommen. Because I wanted him to die. Denn ich wollte, dass er stirbt. God wants us to die. Und er möchte, dass that's wir why sterben. He doesn't come on our times, on our time frame. Deswegen kommt er auch nicht in unserem Zeitplan. But this comfort is confidence. Aber diese Art von Trost ist eine Zuversicht. It's the confidence of the scripture. Eine Sicherheit, die aus der Schrift it's the kommt. Confidence of God's promises in my life. Eine Sicherheit der Versprechen Gottes, die er für mein Leben gibt. I'm really hurting. Give me some comfort. Ich habe jetzt echt Schmerzen, körperlich, seelisch. Tröste mich. God knows the hairs on your head. Gott kennt aber die Haare auf deinem Haupt. He works all things to the good. Und er wirkt alles zum Guten. Everything is in God and through God. And alles ist in Gott geborgen, alles ist durch Gott gemacht. Er kennt das Ende vom Anfang her. How does that feel? Wie fühlt sich das an? He knows your name. Er kennt deinen Namen. He knows the day you were born. Er kennt den Tag, an dem du he geboren knew wurdest. You in your mother's womb. Und er kannte dich schon, als du noch im Leib deiner Mutter warst. 139. Was macht das mit dir? Wie fühlst we du dich? Approach the problem with confidence. Man geht das Problem mit Zuversicht an. When we start to comfort people with feelings, wenn man anfängt, Leute zu trösten, gefühlsmäßig, because we feel the same way, weil wir uns so ähnlich fühlen oder gefühlt haben, that's just codependency. Dann ist das eine Art von Co-Abhängigkeit. You are actually pulling the person away from God. Und du ziehst damit die Person von Gott weg. You are actually pushing them into unbelief. Und du schiebst sie in Richtung Unglauben. You're cultivating bitterness. Und du kultivierst eine Bitterkeit. You're cultivating unbelief. Und du kultivierst einen Unglauben damit. Instead of being straight with them. Statt dass du ganz say, gerade I bist will mit comfort ihnen you. Und sag, ich werde dir God is faithful. Gott ist treu. Psalm 37:25. I have never seen the righteous forsaken. Ich habe noch nie gesehen, dass der Gerechte verlassen wurde. I've never seen the righteous forsaken. Ich habe den Gerechten noch nie verlassen Romans gesehen. Romans 1:17. Und Römer 1, Vers 17. The righteous live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben so leben. So if we live by faith. Also wenn man im Glauben lebt, daring to believe in our situation, und sich getraut zu glauben in der Situation, we will possess the comfort that can comfort anyone. Dann werden wir den Trost besitzen, den wir brauchen, um andere zu trösten. When Werner went with us to Liberia, als der Werner mit uns nach Liberia I did not ging, know him. Erkannte ich ihn nicht. I asked him to come, und ich habe ihn gebeten, mit uns zu kommen, so that he could comfort people there who were losing their children. Damit er dort ein Trost wäre für Menschen, die dort Kinder verloren Because hatten. He had lost his four-year-old son, weil er selbst seinen vierjährigen Sohn verloren in hat. An accident. Durch einen Unfall. And when he went there and he was comforting people, und als er dann dort war und Menschen Trost gespendet hat, the nurse that was with us, die Krankenschwester, die mit uns war, then pulled him aside, hat ihn dann zur Seite genommen and comforted him, und hat ihn getröstet. And said, you lost your son 2 years ago. Und gesagt, du hast deinen Sohn vor 2 Jahren verloren. 4 year old. 4 Jahre alt. I lost my 32-year-old son 4 years ago. Ich habe vor 4 Jahren meinen 32-jährigen Sohn verloren. And I cried for 3 years. Und ich habe 3 Jahre lang geweint. For 3 years. 3 Jahre lang. But God was there. Aber Gott war da. God never left me. Gott hat mich Even nicht when gelassen. I was destroyed, selbst als ich am Boden zerstört war, God never left me. Hat Gott mich nicht And verlassen. She comforted him, und sie hat ihn getröstet, by speaking confidence into his life. Indem sie diese Zuversicht, diese Sicherheit in sein Leben gesprochen And this hat. Is the comfort that we have. Und das ist der Trost, den wir And if you haben. Don't possess this, und wenn man das aber nicht hat, dann you need a crisis. Dann brauchst du eine Krise. You can pray for one. Und du kannst auch für eine Krise Lord, beten. Send me a crisis. Herr, sende mir eine Krise. Or you can just do the smarter thing. Oder du kannst auch die schlauere just Option accept wählen. The one you're in. That will do. Einfach die annehmen, die du jetzt gerade erlebst. Die Or reicht just vielleicht wait auch. For one to come. Oder du wartest, bis halt die nächste kommt. It will come. Und sie kommt. And when it comes, just say, praise the Lord. Und wenn sie kommt, sage einfach, This is why Romans 5 says we can rejoice in Trübsal, in tribulation. Und deswegen heißt es in Römer 5, wir können uns in Trübsal freuen. Because it brings us something. It Weil es uns etwas bringt. Es produziert, es it bringt es für uns an hervor. Experience with God. Es gibt uns eine Erfahrung mit Gott. Let's pray. Wir wollen beten. Lord Jesus, we thank you Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, that you are in control, dass du die Kontrolle and hast. That's the comfort that we have. Und dass das der Trost ist, den wir haben. You are in control and you love us. Du bist in Kontrolle und du liebst you love uns. Us even when you're not pleased with us. Und du liebst uns selbst, wenn du keinen Gefallen an dem hast, was you love us. Du liebst uns. You care about us. Du sorgst dich um uns. Maybe there's somebody here this morning, und vielleicht ist heute Morgen jemand hier, and you have never asked Jesus to come into your life. Und du hast noch nie Jesus gebeten, in dein Leben zu kommen. You've never sensed his love. Du hast noch nie seine Liebe gespürt, erfahren. His peace, his joy, seinen Frieden, seine Freude. The confidence, die Zuversicht, of having him as your Lord. Die man hat, wenn man ihn als Herrn Pray with me this morning. Bete mit mir heute Morgen. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir and cleanse me und reinige mich through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Cleanse me, forgive me. Mach mich rein, vergib mir. Jesus is the Son of God. Jesus ist der Sohn Gottes. He came down from heaven. Er kam vom Himmel herab. Born of a virgin. Geboren von einer Jungfrau. Was crucified. Wurde gekreuzigt. For our sin. Um unsere Willen, um unsere Sünde willen und begraben. And after 3 days, und nach 3 Tagen he rose from the dead, ist er von den Toten and auferstanden. He's alive today, und er lebt heute. And und he knows your name, er kennt deinen he loves Namen you. Und liebt dich. Open your heart to him, öffne dein Herz für ihn. Ask him into your life. Bitte ihn, in dein Leben zu treten.